Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service und gerade eben gab es zu hören was Neues von Beach House. Das Projekt von Victoria Legrand und Alex Skelly haben ja gerade eben erst mit Depression Cherry ihre fünfte Platte veröffentlicht. Mit Bloom gab es 2012 den großen Durchbruch. Da ist dieses Dream-Pop-Duo so ein bisschen mehr Uptempo gegangen und hat ein paar wirklich tolle Pop-Songs veröffentlicht. Die neue Platte nun Depression Cherry, auch schon vor einigen Wochen erschienen, ist wieder so ein bisschen drei Schritte zurück mindestens. Diesem alten Dream-Pop, den Beach House schon früher gemacht haben und ob man den wirklich jetzt braucht, ist Geschmackssache. Den Space Song hörten wir gerade. Das Beste an dieser Platte ist übrigens noch die Verpackung. Die CD kommt daher in so einer Samthülle. Wie man das darauf geklebt bekommen hat, frage ich mich wirklich. Aber es ist nett anzufassen und auch jedenfalls als Kopfkissenersatz zu gebrauchen. Heute in der Sendung gibt es Musik von Peaches dabei, unter anderem als Gastsängerin Kim Gordon von Sonic Youth oder auch Feist. Da gibt es Schönes von den Kodiak Deathbed, das ist ein Duo, wo man die Leute auch aus anderen Zusammenhängen kennt. Da gibt es ebenfalls ruhige Musik von Elvis Perkins. FTSE sind dabei. Die machen ziemlich sozialkritischen Punk-Hip-Hop. Und es gibt Neues von The Dead Weather, der Band, Alison Mosshart von den Kills und natürlich Jack White von ehemals den White Stripes. Hier kommt aber erstmal weiter Musik von Sweet Baboo. All I wanna do is play you Northern Soul Records while you're lying next to me until late in the night. And all I wanna do is play you songs you might like that you might not have heard of, but you'd give them a try. People say I'm lazy, but hey, they don't know I'm in love. I don't need to go out, I'm too old for that stuff. People say I'm lazy, but I just wanna stay home. Don't feel the need to go dancing, I just wanna be on my own. And as long as I'm with you, I'm happy when I'm with you. And girl, is play you all my favorite records, some of which are yours, and despite my best efforts I lie. So let's make our very own Wigan Casino, move furniture around and dance away into the night. Cause all I wanna do is play you songs that I like, songs that mean so much to me when I hear them, mean that much to you in time. Like that old song when we cleaned out the kitchen cupboards, that song by the Exciters that's always blowing up our minds. You're blowing mine. And as long as I'm with you, I'm happy when I'm with you. Girl, I've gotta hang on to you. I've gotta hang on to you. To hang on to you. Das sang hier gerade eben, oder sangen Sweet Baboo. Ja, sang Singular eigentlich dann doch richtig, weil hinter diesem Projekt verbirgt sich nur ein einziger Mensch. Stephen Black heißt er, hat gerade eben seine fünfte Platte veröffentlicht. The Boombox Ballads heißt das Ganze. Darauf gibt es schönsten Pop mit ganz viel 60s-Appeal. Also wer ja Musik mag von Van Dyke Parks, Beach Boys und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, der Herr Stephen Black, der hinter Sweet Baboo steckt, kommt aus Wales. Zum Glück singt er nicht auf Walisisch, dann wäre wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig zu verstehen. Die nächste Band kommt aus London, nennt sich Shopping. Da wird die Suche im Internet schön zum Einkaufsvergnügen für den Fan. Und ja, von ihrem neuesten Werk White Shoes kommen sie hier mit Straight Lines. Ideal, but all he deals in is cheap lies. My life, my love, my money, I gave him all his mind. These things he loves are still worth, but these things they have no price. You go home empty handed and you go home with this tie. These things I tried to tell you all the time. These things I tried to tell you but you never had the time. They're playing to the river while I'm hearing his goodbye. Alone we walk in circles, together in bare light. It's better than I do, but all he does in his cheap lies. My love, my money, I gave him what was mine. I gave him what was mine, I gave him what was mine. Alone we walk in circles, together in bare light. It's better than I do, but all he does in his cheap lies. I gave him what was mine, I gave him what he wanted. I gave him what was mine, I gave him what was mine. Why'd you go away? Saw you with another guy. Things I tried to tell you all the time. These things I tried to tell you, but you never had the time. They're planning to do it, but what I'm doing is goodbye. I gave him what he wanted, I gave him what was mine. I gave him what he wanted, I gave him what was mine. My life, my love, my money, I gave him what was mine. I gave him what he wanted, I gave him what he wanted. Großartiger Retro-Sound hier von Shopping mit ihrem Song Straight Lines. White Shoes heißt das zweite Album der Band aus London. Die besteht aus drei Menschen. Rachel X an der Gitarre, Bill Easter am Bass und Andrew Milk am Schlagzeug. Gegründet 2012 haben sie ihre ersten Singles und Alben oder Album, muss man sagen, ziemlich schnell selbst veröffentlicht. Ziemlich schnell war das auch ausverkauft, das Ganze. Und jetzt gab es einen Deal mit Fat Cat Records, wo diese Platte gerade eben erschienen ist. Und ja, der Sound da drauf klingt nach Anfang 80er, nach Post-Punk, nach Young Rebel Giants, nach Gang of Four, aber auch ein bisschen Schrammel, Pop und DIY-Gitarren sind zu hören. Tolle Platte, kein Song selten länger als zweieinhalb, drei Minuten. Und die haben innerhalb der Kürze einer halben Stunde auf ihrem Album alles gesagt. Mehr braucht man nicht. Tolle Platte auf jeden Fall. Shopping. Nicht nur, sondern sehr zu empfehlen. Wenn ihr an Harfistinnen denkt, wer fällt euch da ein? Na klar, Joanna Newsom, die veröffentlicht demnächst mit Divers ihr neuestes Album. Hier schon mal voraus, ihr Song Seppo Kaneken. The cause is Ozymandian. The map of Seppo Kaneken is sending. Some unrecorded and powerful hand which plays along the monument and drums upon a plastic bag. The brave men and women so dear to God and famous to all of the ages. mark the passing of days through parks where your pale colonnades arch in marble and steel. Where all of the 20,000 attending your footfall in the cause that they died for are lost in the idling bird calls. In the records they left are cryptic at best, lost in obsolescence. The text will not yield nor x-ray reveal with the new fluorescence where the hand of the master begins and ends a third. And I try to do well, but I won't be. Will you tell the one that I love to remember and call me? I call and call for the doctor, but the snow swallows me. It's all over now and boarded the plane. His belt unfastened, the boy was known to show unusual daring. And called a boy, this older man confound in Tammany Hall, in whose employ King Tammanand himself preceded John's fall. So we all raise a standard to which the wise and honest soul may repair, to which a hunter 100 years from now may look and despair and see with wonder the tributes we have left to rust in the port, swearing that our hair stood on end to see John Perry Mitchell hard for the Western Front, where one might count all as one. Go out, away thought, to decipher the stone and what lies under. Now the city is Das war also Jenna Newsom, die Frau mit der Harfe. Aber gab es die Harfe gerade überhaupt zu hören? Ich habe viel Klavier gehört, ein bisschen Flöten, ein bisschen Glockenspiel. Vor allen Dingen auch der quäkige, immer noch quäkige Gesang von Jenna Newsom, den ich persönlich sehr gerne mag. Ich glaube, es gibt viele, die sich darüber echauffieren. Das ist immer Geschmackssache. Ja, und die Harfe, vielleicht war sie hier und da auch mal im Hintergrund, aber so richtig prägnant wie früher hier, zumindest bei diesem Song, Seppo Kaniken, nicht mehr präsent. Das Album Divers erscheint Mitte, Ende Oktober. Ihr müsst also noch mindestens eine Woche schlafen, bevor diese Platte dann auch öffentlich in den Plattenläden zu bekommen ist. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie der Rest denn auch ist von dieser Scheibe. Zukunftsmusik auch mit dem nächsten Künstler. Er kommt aus Liverpool. Da kommen ja bekannt Bands wie die Beatles her oder auch The Coral oder auch Bill Ryder Jones. Der hat mal bei The Coral mitgemischt, irgendwann ausgestiegen. Seitdem ist er so unterwegs als Produzent von vielen tollen Bands aus der Ecke, aber auch als Solokünstler. Seine neue Platte wird heißen West Kirby County Primary und erscheint erst im November, ist auch nicht mehr so lange hin. Ne? Hier schon mal Bill Ryder Jones mit Two to Birkenhead. Take me somewhere to forget, two singles to Birkenhead, two Das war der Song Two to Birkenhead, was mal dieser Titel hier uns sagen soll, von Bill Ryder Jones. Der war früher auch schon mal sehr viel ruhiger unterwegs bei seinen vorherigen Alben. Die Nummer hier von seinem Werk West Kirby County Primary. Wie gesagt, gibt's erst ab November. Auch die nächste Platte und etwas Zukunftsmusik. Martin Courtney, den Namen kennt man eigentlich nicht, aber seine andere Band kennt man, nämlich Real Estate. Da macht auch Matt Mondenay mit, der mit den DuckTales auch ein Soloprojekt hat. Jetzt sagt sich Martin Courtney, sein Bandkollege von Real Estate, ich will auch mal Solo, und hat eine Platte aufgenommen mit dem Titel Many Moons. Erscheint auch erst Ende Oktober. Hier schon mal der Herr mit seinem Song Northern Highway. Trying to do this the right way. You don't wanna hurt no one. Das war also Martin Courtney. Ja, klingt nicht unähnlich wie das, was er bei Real Estate macht, musikalisch. Die Single gerade eben Northern Highway vom kommenden Album Many Moons. Warum sage ich immer penibel, wann diese Platten erscheinen, wenn sie noch nicht draußen sind? Ganz einfach, damit ihr, ich gehe mal davon aus, dass ihr vielleicht auch manchmal in den Plattenladen geht und nachfragt, wenn euch was gefällt, damit ihr euch nicht ärgert, dass die Platte dann vielleicht noch doch nicht zu haben ist, sondern ihr noch irgendwie ein, zwei, drei Wochen warten müsst. Tja, deshalb also. Die nächste Platte allerdings gibt es schon von Drams. Projekt aus Kanada um Christopher Smith. Er und seine Mannen kennen sich schon aus anderen Projekten, zum Beispiel Siskiyou, tolle Band auch, wo viele gute Platten rausgekommen sind oder von denen viele gute Platten rausgekommen sind. Mit Shook gibt es jetzt das Debütalbum von Drams. Ein, zwei Songs gab es hier schon mal zu hören vorab. Jetzt also das Album offiziell am Start und hier kommt ein Song, der heißt Division of Labor. Lovers to tables. Ihr hört immer noch den Sunday Service. Meine Frage an euch, ist der Herbst nicht toll? Nicht das Wetter mit kalt und nass und es wird früh dunkel, das meine ich nicht. Aber der Herbst, da gibt es viele tolle neue Platten. Ich frage mich, wo kommen die eigentlich alle her, diese neuen Bands? Eben gerade zum Beispiel Kodiak Deathbeds. Bei diesem Namen Deathbeds würde ich denken, die machen mindestens Heavy Metal, wenn nicht irgendwie noch schwereren Metal. Aber nein, Singer-Songwriter-Musik mit sanften Gitarren und schönen Gesangsmelodien. Eben schon mehr so eine Abtempo-Nummer mit dem Song Joseph. Die Kodiak Deathbeds sind zwei alte Bekannte. Derek Fudesco spielt mit, kennt man von Bands wie den Murder City Devils oder auch Pretty Girls Make Graves. Und dann ebenfalls im Bunde ist Amber Webber, die kennt man von den Cave Singers oder auch von Black Mountain oder Lightning Dust. Also alte Bekannte, nicht namentlich vielleicht, aber die Bands, aus denen sie kommen. Und ja, mit Kodiak Deathbeds haben sie ihr kleines, kuscheliges Solo-Projekt hier oder Duo-Projekt am Start vom gleichnamigen Album, welches gerade eben erschienen ist. Hören wir hier noch einen Song, Saturday Night. Ruhig und intim wird hier musiziert bei den Kodiak Deathbeds auf ihrem gleichnamigen Debütalbum. Davon hören wir gerade den Song Saturday Night. Down Pilot, denn da verbirgt sich der aus Seattle stammende Musiker Paul Hiraga. Von dem hat man lange nichts mehr gehört. Ich glaube, 3-4 Jahre hat er gebraucht für sein neues Album mit dem Titel Radio Ghost. Wenn ihr mich fragt, die Platte klingt von A bis Z, von Song 1 bis Song 9, Song 9 wie eine R.E.M.-Cover-Version, also vom musikalischen her, vom Gesang her vor allen Dingen, erinnert er sehr an Michael Stipe. Hier kommt der Titelsong Radio Ghost von Down Pilot. Das waren Down Pilot. Als Backing Band wurden nicht die Herren von R.E.M. dahergebeten, sondern Paul Hiraga, der Musiker hinter Down Pilot, alles selbst eingespielt, vom Gesang bis zum Schlagzeug. Ein Selfmade-Mensch sozusagen. Ja, Bernadette La Hengst ist auch eine Selfmade-Dame, kommt aus Bad Salzuflen, dann irgendwann nach Hamburg gezogen mit vielen anderen Leuten, die aus der Musikecke kamen, aus der alten fast weltweit Ecke, dann inzwischen nach Berlin umgesiedelt und eine neue Platte aufgenommen. Save the World vs. Melody heißt diese. Und den Song, den wir hören, hat sie mit der Hamburger Rapperin Finna aufgenommen. Kommen immer näher. Hier kommt Bernadette La Hengst. Wir haben viele Gedanken verschwendet und keinen einzigen vollendet. Wir haben viele Momente vergeudet, doch nie irgendetwas bereut. Wir haben keinen Anfang zu Ende gedacht. Komm, komm, komm, immer näher. Ich schlaf, bis meine Beine sagen, dass sie mich nicht weitertragen, weil das Ziel ist, was wir wagen, bis Träume aus dem Boden ragen. Hab das Ziel mir ausgedacht, bin nie das als erste Macht. Bleib mir dabei selber treu, erfinde mich hier neu. Nicht Mainstream, nicht die Norm, dafür bin ich nicht geboren. Glitzer und kein Standard, mein Gedanke wandert. Komm näher an mein Ziel, ich sei nun nicht still. Und spritz dich super laut, komm mir näher. Immer näher. Das war ein Song von Save the World vs. Melody, das neueste Album von Bernadette La Hengst. Chantal Akda ist eine Künstlerin aus Holland, die früher unter dem Namen Sleeping Dog ihre Platten veröffentlicht hat. Jetzt ist sie als richtig mit ihrem richtigen Namen Chantal Akda unterwegs und mit vielen Leuten zusammengearbeitet, mit Nils Frahm, Peter Broderick und vielen anderen aus der Ecke. Und so entspannt klingt dann auch ihr Album The Sparkle in Our Flaws. Hier kommt sie mit Games. Thank you. Das war der Song Games von Chantal Akda. Das Ganze von ihrem Album The Sparkle in Our Flaws. Sehr ruhige Musik, dahingehauchte Vocals. Und ja, so richtig herbstlich das Ganze. Als nächstes die Girlband. Hinter der Girlband stecken nur Typen. Die kommen aus Dublin und machen auf ihrem Album Holding Hands with Jamie. Eher so, weiß ich nicht, klassischen Rock. Bisschen Post-Punk vielleicht dabei, eine Prise. Hört selbst, hier kommen sie mit Fucking Butter.